Aber ein Fluch folgte ihnen im Diesseits nach und wird ihnen am Tag der Auferstehung nachfolgen. Sicherlich, die Ad verleugneten ihren Herrn. Aber ja, weg mit Ad, dem Volk von Hut,